Freude, schöner Affe, Funke. Schönen guten Tag, hallo, liebe Zuschauer bei den Weltraumaffen. Wir sprechen heute über feindesbezogene Gruppenmenschlichkeit in der Metamoderne sowie ausgewählten Leaks mit den freundlichen Grüßen von Clinton. Wir haben uns gedacht im Laufe der Woche, also im Laufe vom letzten Stream mit den Zukunft-Leaks, dass wir doch vielleicht der Balance halber vielleicht noch über die amerikanischen Leaks sprechen sollen, bzw. über die Leaks, die die Amerikaner betreffen. Und während dem Wahlkampf hat ja die verschiedenen Veröffentlichungen, ob das jetzt von die DNC-Leaks war, also von der demokratischen Partei, die Podesta-Mayors, Hillary-Leaks oder auch die älteren Syrian-Files von Wikileaks, die haben ja alle so ein bisschen was mit der Hillary zu tun oder mit den Demokraten in den USA. Und da haben wir euch heute das ein oder andere Häppchen vorbereitet. Und damit würde ich... Es war auf jeden Fall ziemlich interessant zu sehen, wie sich die Meinung über Wikileaks geändert hat, seitdem sie halt viel über die Demokraten in Amerika machen. Weil ja, das stimmt. Als Wikileaks angefangen hat, da waren so die ersten Sachen, womit die aufgetreten sind. Zum Beispiel dieses eine Video von, wo da im Irak irgendwelche Zivilisten beschossen worden sind. Ich glaube auch ein Journalist. Ja, ja. Wo das Video von dem Aufklärungs Flug da gezeigt wurde, wo man halt richtig sehen konnte, wie die da unter Feuer genommen werden und dass man da halt auch erkennen konnte, dass die nicht bewaffnet waren oder so. Und da hat es jeder gefeiert, und gerade die Demokraten und gerade die Linken. Genau. Und jetzt, wo sozusagen die Korruption auf beiden Seiten herauskommt, verliert jeder die Nerven. Aber wir sollten uns noch vorstellen, wer bist du überhaupt? Kenne ich dich? Ich? Nee, wir sind uns noch nie begegnet, okay. Also ich bin sozusagen der Abel, ich bin heute wieder unter dem Gruppenaccount aktiv und wer bist du denn? Ja, ich bin der Caps Lock, heute mal wieder nicht unter dem Gruppenaccount aktiv, sondern hier als der Geist von Thomas Fischer. Ah, interessant. Ja, also das war das erste Ding und dann kamen ja diese Sachen mit den Irak-Leaks, die ja Bradley Manning an Wikileaks weitergeleitet hat, wo man ja dann quasi den ganzen Kriegsverlauf sehen konnte aus Sicht der Amerikaner. Und dann gab es ja nochmal diese Diplomatic Cables Leaks, wo man da die ganze amerikanische Außenpolitik nachvollziehen konnte, also welche Diplomaten da wie irgendwie geredet haben über die Leute in anderen Ländern. Fuck the EU. Wobei das ja noch nicht mal mehr in den Leaks selber drin war, oder? Dachte ich zumindest. Aber ja, also. Ja, aber das war auf jeden Fall auch so ein Spruch, der irgendwo da gefallen ist. Ja, ja, und das waren halt so die Anfänge. Und jetzt ist eigentlich jede Menge Demokratenkram da im Gange. Zum Beispiel ist ja da auch rausgekommen, dass es ja quasi bei der DNC, also sozusagen bei dem Parteivorsitz von den Demokraten, dass es da also Bestrebungen gab, dass die Hillary Clinton die Vorwahl für die Präsidentschaftskandidatur gewinnt und nicht der Bernie Sanders. Also bevor sozusagen das Volk überhaupt schon entschieden hatte, war klar, dass Hillary Clinton gewinnen muss. Ja, da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen erklären, wie das in Amerika läuft. Da ist das ja so, dass halt auch die Kandidaten schon vorher gewählt werden. Und je nachdem, in welchem Bundesstaat man da ist, gibt es dann da diese Primaries und wie heißt das andere Ding? Also es gibt unterschiedliche Systeme halt, die sind von Staat zu Staat unterschiedlich. Und das ist auch so, dass in manchen Bundesstaaten nur die Leute da abstimmen dürfen, die sich registriert haben als der einen oder der anderen Partei zugehörig. Oder halt eben, es gibt auch Staaten, wo quasi jeder Wahlberechtigte damit entscheiden kann, wer von den Parteien die nominierte Person wird. Ja, je nachdem, ob du jetzt sozusagen die Mehrheit hattest, machst du natürlich so eine Justierung der demokratischen Regeln, damit bei der nächsten Wahl es einfacher wird, dass du weiterhin die Mehrheit behältst. Also deswegen hast du da auf der einen Seite die Registrierung, auf der anderen Seite dürfen alle abstimmen und ja, es gibt dann die Praxis, dass man zum Beispiel das mit der Registrierung, dass man das halt so organisiert, dass du dich nur sehr schwer in manchen Bereichen registrieren kannst, wo du zum Beispiel eine demokratische Mehrheit bekommen würdest, also für die Democrats. Und dann guckt der Republikaner danach, dass man dort schwerer abstimmen kann. Und aber halt auch andersrum. Also Demokraten sind da nicht unbedingt besser. Also Ja, es sind dann auch so Sachen mit, dass man sagt, Leute müssen sich ausweisen und so. Und ausweisen in Amerika ist ja auch ein Unterschied zu Deutschland. In Deutschland muss ja jeder einen Personalausweis haben, weil wir ja alle nur Personal sind und so weiter. Ihr kennt das. Reichsbürger. Ja. Naja, jedenfalls diese Meldepflicht halt, die es in Deutschland gibt, die kennen die Amerikaner halt eben nicht. Und deswegen bedeutet Ausweisen in Amerika, entweder man hat einen Reisepass und in den meisten Fällen ist es halt eben ein Führerschein. Mit dem, also das ist dann halt von der Regierung ausgestelltes Ausweisdokument, wie das dann da heißt. Ist bei den meisten Leuten halt ein Führerschein. Und ja, viele Leute, die jetzt nicht so viel Geld haben, haben dann halt häufig weder das eine noch das andere. Also gerade so Reisepass, wenn man jetzt arm ist, braucht man die nicht unbedingt. Kriegst ja Ich auch weiß auch Geld. nicht, wie da so die Regelungen sind zwischen Mexiko und Amerika, ob man da auch die Grenze jetzt nur mit Reisepass übertreten kann oder ob es da auch irgendwelche anderen Dokumente gibt, die man da bekommen kann. Also es ist auf jeden Fall so, dass so ein Statut, dass man sich ausweisen muss, um da an der Wahl teilzunehmen, halt eben bedeutet, dass viele Leute, die gerade nicht so viel Geld haben, dann quasi de facto davon ausgeschlossen sind. Ja, und je nachdem, wo du sozusagen deine Wähler vermutest, kannst du dann sozusagen die Rednecks oder zum Beispiel die Schwarzen versuchen, daran zu hindern, eben zu wählen. Also, und in den USA ist es halt so, dass, wie soll man sagen, diese Einflussnahme auf das mögliche Ergebnis der Wahl, die ist halt schon sehr stark gegeben. Wenn man sich einfach nur anschaut vom Kongress in den USA, hast du eine 96,4-prozentige Wiederwahlrate. In der Sowjetunion von der Kommunistischen Partei gab es eine weniger hohe Wiederwahlquote. Und auch China hat eine weniger hohe Wiederwahlquote innerhalb ihrer Kommunistischen Partei. Ja, das Also ist sogar innerhalb. schon passiert in Amerika, obwohl ich jetzt nicht weiß, das wird wahrscheinlich auch irgendwelche Staatenrichtlinien sein, also dass da auch Leute nachgerückt sind, nachdem jemand verstorben ist, also halt die Kinder von einem Abgeordneten quasi per Gesetz dann halt dem seinen Seat bekommen haben. Und das ist halt Das schon sind auch richtig Umstände, die lächerlich. man. Ja, die man eigentlich in einer Demokratie nicht erwarten würde. Vor allen Dingen in einer, die nicht monarchisch irgendwie angehaucht ist, so wie die englische oder so, wo man das Ja. ja noch eher denken könnte. Und in England gibt es das ja sogar. Also dieses House of Lords ist Ja, ja ja. quasi so organisiert, dass die Leute da von ihrer Abstammung her reinkommen. Was sogar lustigerweise, ich wusste das auch nicht bis vor kurzem, aber es gab da echt Zeiten, wo in diesem House of Lords quasi mehr einfache Leute gesessen haben als in dem House of Commons, was ja eigentlich also das Unterhaus ist, das wo die Leute reingewählt werden. Weil Ich halt meine, eben dann so jemand, der da irgendwie von so einer Familie war, halt nicht zwangsläufig immer halt reich bleibt und so. Und da gab es dann auch Leute, die dann, wo halt die Familie dann irgendwann, sag ich mal, normal geworden ist. Die dann da aber immer noch halt diesen Platz da gekriegt haben. das Ding ist halt, also dieses 96% Wiederwahlquote für den Kongress, das hat nichts mit Demokratie zu tun. Sowas Demokratie zu nennen, ist einfach faktisch inkorrekt. Ja, Das und es ist, ist ja auch es ist, es ist, Bei den Präsidentschaftswahlen ist es ja auch so, dass viele von diesen Bundesstaaten ja überhaupt gar nicht wichtig sind, weil das ja so ein der Gewinner bekommt alles Ding ist. Also wenn du halt die Mehrheit der Stimmen hast, bekommst du alle von diesen Wahlmännern, die man da wählt bei den Wahlen. Und das bedeutet ja dann quasi, dass in diesen Bundesstaaten, die halt immer in die eine oder die andere Richtung fallen, die Leute eigentlich gar nicht zählen. Also die Politiker überlegen sich eigentlich gar nicht, was für die interessant ist oder so, oder was mir da wichtig ist, weil die halt wissen, da brauche ich eh nichts rein investieren. Und da ist Ja, dann so also. ein System, wie wir das in Deutschland haben, wo dann hier irgendwie so eine Ursula von der Leyen auch in Hannover-Linden irgendwie ihre Stimmen braucht, was halt eher so ein links-alternatives Viertel ist. Ist dann schon ein bisschen besser als sowas halt, ne, wo man dann da sämtliche Sachen einfach bekommt. Ja, ich meine, es gab eine Studie von Princeton, wo sich jemand die Mühe gemacht hat. Das einfach mal festzuhalten, dass die USA eine Oligarchie ist mit demokratieähnlichen Features. Also hat ein paar Sachen, die in der Demokratie ähnlich sind, ist aber im Grunde eine Oligarchie. Und in den Leaks, in den Podesta-E-Mails, also der Kampagnenleiter von den Demokraten, dem seine E-Mails, die wurden geleakt. Und innerhalb von seinem Postfach gab es eine E-Mail, wo jemand, ja, also wo ein Milliardär geschrieben hat, I guess it takes a study to point the obvious out. Und hat dann einen Link zu der Studie mit dran gepackt, die festgestellt hat, dass halt die USA nicht unbedingt allzu viel mit einer Demokratie zu tun hat, sondern einfach eine Oligarchie ist, wo halt wenige Eliten miteinander ein bisschen wetteifern müssen, aber im Grunde sozusagen der direkte Volkswille natürlich relativ stark ausgeschlossen ist von dem, was jetzt die Politiker dann am Ende des Tages dann wirklich machen und umsetzen. Also. Ja, jedenfalls, um jetzt nochmal auf die Sache mit der Verschwörung gegen Bernie Sanders zurückzukommen, das ist halt eigentlich nicht möglich. Und es gibt ja auch schon Leute, die gesagt haben, dass sie da wegen, ich glaube, Betrug oder so oder gemeinschaftlich begangenem irgendwas dagegen vorgehen wollen, gegen die Wassermann Schulz. Das war ja die Chefin, quasi von der Demokratischen Partei zu der Zeit, wo das abgelaufen ist. Und die war ja auch die Kampagnenmanagerin von Hillary Clinton bei ihrem letzten Versuch dagegen Obama damals, war es 2008, Präsidentschaftskandidatin zu werden für die Demokraten. Also das ist halt auch nicht ohne diese ganze Nummer, weil normalerweise sieht das halt das amerikanische System nicht vor. In Deutschland, da gibt es das schon eher, dass irgendwelche Parteien dann da so ihre Lieblinge haben und dann da irgendwie festlegen können, wer kriegt irgendwie einen Listenplatz weil wir wählen ja den Bundestag, da gibt es ja Direktkandidaten und Listenkandidaten. Und bei den Direktkandidaten ist ja auch dieses System, dass du quasi die Mehrheit der Stimmen brauchst in deinem Wahlbezirk. Und bei den Listenkandidaten ist es ja dann einfach nur nach prozentual in deinem Bundesland werden ja dann diese Sitze da verteilt. Und ja, also bei Listenplätzen gibt es das in Deutschland schon halt eben, dass die Parteien da irgendwie das festlegen, wer da wo irgendwo landen soll. Aber bei den Demokraten, Republikanern in Amerika ist das halt jetzt für die Präsidentschaftskandidatur nicht vorgesehen, sondern deswegen gibt es da ja halt diese Vorwahlen. Und dieses System dann irgendwie zu untergraben oder sich da auf die Seite von einem zu werfen, Ist schon heftig. ist schon heftig. CNN hatte einen Beitrag über Bernie Sanders und der hat der Wassermann Schulz nicht gefallen und sie hat dann direkt im Sender eine E-Mail geschrieben und die haben dann den Beitrag off-air genommen, den sie gerade gesendet haben. Also sowas ist halt schon relativ interessant, dass du vorher festlegst, wer durchkommen soll. Und dann auch noch halt deine Kontakte zur Presse nicht nur irgendwie so, ja, schreib mal gut über die Hillary, sondern da kommt ein Segment im Fernsehen, was dir nicht gefällt. Und dann kümmerst du dich darum, dass der Sender aufhört, das zu senden. Und man kann das halt in den DNC-Leaks, kann man das halt ganz gut nachverfolgen. Und ich fand das eigentlich schon ziemlich heftig. Also am Anfang, wo du noch einen Haufen Kandidaten hattest, war es ja auch so, dass Bernie Sanders mit Abstand wenigste Sendezeit generell überhaupt bekommen hat. Und Trump hat die meiste Sendezeit bekommen. Und was man auch aus den Leaks entnehmen kann, ist, dass die Demokraten die Strategie hatten, Trump als Republikaner aufzubauen, weil sie sich gedacht haben, dass es einfacher am Ende gegen ihn zu gewinnen. Und deswegen meinten sie, wir müssen die Republikaner lächerlich machen. Deswegen haben sie all ihre Pressekontakte mitgenutzt, um sozusagen mehr über den Trump Bericht zu erstatten. Und ich meine, im Nachhinein wird man auch an den verschiedenen Sendezeiten, es gibt ja dann auch immer Studien, wer wie viel Sendezeit bekommen hat, kann man das am Ende dann sehr gut nachvollziehen. Wenn man dann auch noch die Leaks, die verschiedenen Journalisten da drin nachlesen kann, dass sozusagen das halt einen Haufen Journalisten gibt, die einfach bei dem Ringelpiez mit anfassen, mitmachen und einfach sagen, ja, ich bin eine intellektuelle Hure. Ich kann dann mal mit der Clinton auf ein Essen gehen oder sie wird mich in irgendeinen Posten weiterhieven. Ich kriege dadurch Favors und ich sell halt out sozusagen. Aber das ist halt schon so. Denkt euch einfach nur, also in RTL kommt irgendein Beitrag und dann guckst du, dass du die kontaktierst und dann tun die das live aus dem Fernsehen rausnehmen, weil das dir nicht passt. Das ist schon heftig. Hast du keine Ahnung. Also, was man ja auch nie vergessen sollte, ist halt eben, dass der amerikanische Wahlkampf ganz stark von Lobbyarbeit geprägt ist, also dass halt Interessensgemeinschaften Geld zur Verfügung stellen, um halt Kandidaten, die sie ganz nützlich finden, zu unterstützen. Und andersrum funktioniert das Ganze natürlich auch, dass halt eben diese Kandidaten dementsprechend, ja, die machen halt Versprechen, sagen halt, wenn wir gewählt werden, dann boxen wir dieses und jenes durch. Und ja, das ist quasi wie ein Geschäftsangebot für die. Ja, dass das zwangsläufig Korruption provoziert, sollte eigentlich vielen Leuten, ja, sollte eigentlich leicht verständlich sein. Ja? Und dass halt eben so ein Beitrag live aus dem Fernsehen genommen wird, zeigt eigentlich nur, sag ich mal, das Ausmaß dieser Korruption, also wie groß das Ganze schon geworden ist. Ja, das stimmt. Ja, also es ist ja in Amerika auch so, dass die Medienhäuser, da stecken ja ein paar große Firmen dahinter. Also einmal General Electric, denen gehören ein paar von den Networks, der Disney-Konzern, dem gehören noch ein paar. Und dann gibt es halt noch hier von Rupert Murdoch, diese News Corp. Die haben halt auch noch ein paar, sowas wie Fox News und so. Und ja, diese Unternehmen der Privatwirtschaft quasi haben natürlich auch das Recht, irgendwelche politischen Kandidaten zu unterstützen nach amerikanischem Recht. Und das ist dann halt auch so ein Punkt, wo man sich dann natürlich fragen muss, wie objektiv können dann solche Medienhäuser noch hinterher sein? Und wo dann die Leute sagen, ja, es ist doch in Deutschland und so, dann alles viel besser, wo wir öffentlich-rechtliche Medien haben. Prinzipiell sollte man das denken, aber da haben wir dann halt so ein bisschen das Problem, dass die größtenteils nur irgendwelche Erzählweisen, ihre geliebten Narrative da aus Faulheit dann einfach so übernehmen, ne? Also, wenn dann Und halt die moralisch überlegenen Demokraten dann da sagen, dass der Trump hier ein Sexist ist, dann hast du da deine ganzen Leute, Redakteure sitzen, die am Freitag die Witzurek einladen und dann am Samstag ein Feature machen über Donald Trump, den Sexisten. Und so hast du dann entweder den gleichen Kram halt auch übernommen, ohne jetzt diese wirtschaftlichen Interessen dahinter. ja, und das Ding ist halt auch, es kommt ja noch nicht mal darauf an, welchen Kandidaten man jetzt besser leiden kann. Aber ich denke, dass jede Person mangelnde Objektivität in der Berichterstattung zu dem Wahlkampf aufgefallen sein muss. Also wenn man halbwegs interessiert ist. Ich meine, der Clinton hatte einen guten Kumpel, mit dessen Flugzeug er über 20 Mal mitgeflogen ist. Und dem sein guter Kumpel, Der wurde wegen Pädophilie angeklagt, weil er minderjährige Mädels mit in sein Lolita Express, wie er das Flugzeug genannt hat, mitgenommen hat. Und Herr Clinton ist mit ihm regelmäßig hin und her gechattet über den Ozean. Und da frage ich mich so, Leute, also ihr könnt ja gern über das Gelaber von Trump da sprechen, wo er meint, ah, you can grab them by the pussy. Aber das mit dem Clinton, mit dem Lolita Express, dass man das in den normalen Medien nicht wirklich irgendwo lesen kann, finde ich, ist schon heftig. Also, ich meine, ja, das ist ein Guilt by Association, der ist ja da nur mitgeflogen, man hat keine Beweise, aber 20 Mal mit dem Typen im Flugzeug sein, wo er bei den 20 Mal, wo Clinton nicht dabei war, jedes Mal irgendwelche Mädels gerallert hat. Also, sorry, es ist ekelhaft. Also einfach nur dieses Wegschauen von den Medien. Und dann solltest du ja theoretisch in Deutschland dann Medien haben, die sagen, okay, die haben jetzt hier und da ihren Bias und wir überlegen uns jetzt was Eigenes und wir tun da objektiv drüber Bericht erstatten. Aber es Ja, passiert aber halt nicht. das Also. hast du ja genauso, ja. Die Grünen, die, weißt du, denen sagt man ja, oder bei den Grünen ist es ja so, die haben ja diese Pädophilie-Vergangenheit, ja, wo sie dann irgendwelche Gesetze durchboxen wollten, die das Ganze ein bisschen, naja, auflockern sollten, wie man mit dem Thema umgeht, ja. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, warum die Medien da sich nicht drauf konzentrieren oder keine Ahnung, ja, aber das heißt ja dann auch, wenn du dich damit befasst, von der Medienseite her, ja, aber Reichsbürger, ja, aber Gewalt gegen Ausländer und sowas, weißt du? Es kommt mir manchmal so vor, als bestünden 50% aller Artikel nur noch aus Red Herrings, ja, also Ablenkungsmanöver, die halt eben von den Geschehnissen ablenken sollen, ganz einfach, damit das ein bisschen geschmeidiger über die Bühne läuft, genauso wie jetzt die US-Präsidentschaftswahlen, ja, wo dann halt eben gesagt wird, die Clinton ist korrupt, hier sind die Leaks, lest die Mails, verknüpft die Punkte, ihr könnt ja dann genau sehen, wann sie was getan hat und so weiter. Und das Einzige, was man liest, ist ja, aber Trump hat gesagt, du darfst sie mal bei der Pussy ergreifen. Weißt du? Das ist doch lächerlich, oder? Da fällt doch keiner drauf rein. Ja, vor allem hat er gesagt, sie lassen es mit sich machen, sozusagen, wenn du berühmt bist. Das ist ja quasi auch noch die Ja. Aussage gewesen. Also es ist ja noch nicht mal so, dass er gesagt hat, ich mache das einfach und es ist mir egal, sondern die Aussage war ja, sie lassen es mit sich machen. Naja, okay, war schon wieder im falschen League. Wir wollten eigentlich über die anderen reden. Aber auf Ja, jeden Entschuldigung. Fall, ja, also das war halt die eine Sache, die da rausgekommen ist und die dann auch schon so immer relativiert wurde, von wegen so, ja, dann sollen sie halt so die Clinton halt irgendwie sich da zur Kandidatin, um die es keinen drumherum gibt, irgendwie aufbauen. Das macht doch alles nichts, ne? Und jetzt heißt es halt eben so von wegen, ja, die müsst ihr jetzt wählen, die blöde Kuh, obwohl ihr für die nicht wart und obwohl sie das auch nicht auf einem guten Weg irgendwie gekriegt hat, ihre Nominierung. Also mit ihrer Das kommt ja auch Nominierung gar nicht. über den privaten E-Mail-Server, den sie betrieben hat, über die Investigation vom FBI, wäre sie eigentlich rechtlich nicht in der Lage gewesen, überhaupt zur Wahl anzutreten. Ja, das war ja auch noch so ein Ding, wo sie da quasi immer so einen Zentimeter weiter sich bewegt hat. Also die Leute haben immer mehr Sachen rausgefunden und sie hat das dann immer wieder weiter relativiert. Also dann irgendwie zugegeben und gesagt so, ja, aber es ist ja so und so und so. Und das war ja auch so ein Ding, wo hinterher dann wieder aber bei kleben geblieben ist, dass ja diese Anschuldigung, sie hätte da in einem E-Mail-Server ja total unwichtig ist und an den Haaren herbeigezogen und so. Das Ding ist einfach nur, für mich ist es sogar eigentlich mit Politikern so weit, dass ich sage, ja, ihr könnt ja gerne korrupt sein und so, ihr müsst ja sozusagen eure Key-Supporter einkaufen mit eurer Korruption, das ist ja sozusagen eure Machterhaltungswährung. Und ich bin dann auch nicht so naiv zu denken, dass es dann tatsächlich komplett ehrliche Politiker gibt. Das ist einfach so dieses Machtspiel, dass du Gott, Leuten einen Zug. an welchem Punkt bist du angelangt, dass du Korruption in Kauf nimmst? Nein, dass du sozusagen als Politiker tust du einfach sozusagen deinen Key-Supportern Geld hinschubsen. Das ist normal in der Politik ein Stück weit. Leider ist es so. Das Ding ist aber nur mit der Hillary, du kannst korrupt sein, aber bitte sei noch nicht so inkompetent, dann die ganzen E-Mails auf deinem privaten Server zu haben. Wie unfassbar dumm ist das? Ich meine, die Passwörter wurden geknackt über einen falschen über eine falsche E-Mail, wo jemand geschrieben hat. Man hat versucht, ihr Passwort zu stehlen. Hier klicken Sie, um Ihr Passwort zurückzusetzen. Und dann haben die Leute ihre Passwörter eingegeben. Das ist so unglaublich, unfassbar dumm, dass dann sozusagen die ganzen anderen Mächte wissen, was bei den Amerikanern, was bei den Demokraten stattfindet. Dass einfach schon, ohne jetzt sozusagen die Korruption moralisch zu bewerten, einfach diese unfassbare Inkompetenz, die kompletten E-Mails auf einem privaten Server zu haben, einfach schon so erbärmlich ist, dass das, keine Ahnung, Alter, mir graut Schlimmes, falls sie tatsächlich die Wahl gewinnen sollte, weil so ja, inkompetent, ey, wie die Frau ist, Prost Neu-Ostern. Du bist ja auch so ein kleiner Verschwörungstheoretiker. Ja. Hattest du nicht mal einen Moment, wo du dir gedacht hast, dass die Information ganz bewusst geleakt wurde? Ja. Warum fragst du? Einfach nur so, aus Prinzip. Einfach nur so. Nein, ich spiele ja gerne mal Teufelsadvokat, gucken, weißt du? Mal zu Nein, gucken, das ist ja. Mal ich, zu gucken, muss ich wie weit mal... man gehen kann mit dem Bullshit, den man erzählt. Genau, genau. Wie linientreu die Presse also wirklich ist. Wir haben uns leider überlegt, ja, was ihr gerade dieses Kätzchen erwürgt, aber das könnt ihr jetzt nicht berichten. Nein, ich meine, guck mal, überleg doch mal, weißt du, man muss sich ja, wenn sowas geleakt wird, kann man sich auch mal kurz überlegen, welche Auswirkungen hat denn das Ganze, ja, und ja, also ich weiß auch nicht, irgendwie, gut, ich habe mich die Frage jetzt natürlich auch gestellt, was würde sie damit erreichen wollen, wenn sie es bewusst geleakt hat, ja, das ist ja nicht so wie bei Trump, wo es dann irgendwie hieß, er hätte seine eigenen Steuerauskünfte geleakt oder so, ja, um halt eben den Democrats, die diese Argumentationsweise, er wäre halt selber korrupt mit seinem Casino, gab es ja mal diese Geschichte, naja, auf jeden Fall die Basis dafür zu entziehen. Und ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ja, man muss doch alle Seiten immer betrachten, ja, und keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist bisher so irrsinnig gewesen in den Staaten, dass ich mir das tatsächlich vorstellen kann, ja, auch wenn ich jetzt nicht weiß, warum. Also um ehrlich zu sein, ich denke, dass in den Wahlen, dass der Trump wahrscheinlich ziemlich stark gewinnen wird, die Wahl. Und ich denke aber, dass die ganzen Leute, die den Trump supportet haben, dass die ihren Obama-Moment haben werden. Und Obama meinte auch, change, our close Gitmo, we will change America, quack, quack, quack, quack, quack. Also einfach nur so. Selbst wenn Trump gewinnt, wird er da vollkommen alleine stehen. Ja. Ja, und? Weil die werden nicht zurückrudern und sagen, vielleicht müssen wir Eingeständnisse machen oder irgendwas. Die werden knallhart ihr bisheriges Programm durchziehen und hoffen, dass halt eben in der nächsten, halt eben wenn der Trump in seine Legislaturperiode endet, ja, dass halt eben die Clinton nochmal antritt und sie dann eben wählen können. Ja, ja. Und auch, wie soll ich sagen, was will denn ein Politiker groß ändern? Du hast im Normalfall ungefähr, kannst du 1% des Staatshaushaltes innerhalb von deiner Legislaturperiode neu verteilen, in etwa. Also so grob über dem Daumen. Was willst du denn mit dem 1% machen? Also die ganzen Sachen, die in den Staaten seit Jahrzehnten falsch laufen, wie zum Beispiel die scheiß Wasserleitungen enthalten Blei. Es kommen einen Haufen behinderte Kinder zur Welt, weil scheiß Blei in den Wasserleitungen ist. Aber sowas kannst du nicht einfach mit 1% mal kurz so irgendwie fixen. Und bei den Amis ist es halt so, die haben auch 1 Billion Dollar, die ihnen fehlt, in Infrastruktur, also in Brücken, für Züge, also einfach generelle Infrastruktur von den Vereinigten Staaten, das ist einfach so marot und so heruntergekommen, dass auch hin und wieder, wenn Öl transportiert wird, dort wo es keine Pipeline gibt, kommen die manchmal über halt die Schienen und dann tut halt ein Ölzug entgleisen und dann brennt halt mal eine Stadt. Aber wirklich groß in den Medien hört man von diesen Zwischenfällen nichts. Oder von, da ist mal wieder eine Brücke zusammengestoßen. Ja, diese ganze Nummer mit Chicago, wo da irgendwie in Chicago mehr Leute gestorben sind als im Irakkrieg. Und amerikanische Soldaten und halt mit Black-on-Black-Crime. Ne? Ja. Und wo die sich dann hinstellen und sagen, so, ja, das Problem, was wir in Amerika haben, ist Rassismus und diese ganzen Polizisten, die Schwarze umbringen. Ja, aha. Und ich meine, in den Leaks selber war ja auch ein interessanter Teil, wo dann die Demokraten, also die Hillary sagt, wir müssen Flüchtlingen helfen, wir werden Flüchtlinge aufnehmen. Und dann gibt es da drin so eine E-Mail, wo sie über Flüchtlinge sprechen. Und dann tun sie halt selber sozusagen dieselbe Rhetorik aussprechen, die man Trump vorwirft. So, oh mein Gott, wie könnt ihr nur schlecht über Flüchtlinge reden, ihr furchtbaren Menschen. Und dann hast du die privaten E-Mails, wo drin steht, schaut euch Berlin an. Da wohnen nur, was sonst, 7 oder 9% Muslime vom Gesamtbevölkerungsanteil und regelmäßig Kriminellen, sind, also 70% der Mehrfachverhaftungen, der Mehrfachverurteilen in Berlin sind aus diesem 7 bis 9% muslimischen Anteil. Und halt weitere Statistiken, wie stark sozusagen Deutschland darunter leidet, dass sie Flüchtlinge aufnehmen. Und das tun sich die Demokraten sozusagen privat per E-Mail zu schicken und dann steht die Hillary vorne und sagt, This violent rhetoric against anybody, quack, quack, quack, Donald Trump, how dare you? Also, und tut sich dann aber austauschen, so, ja, das ist eine vollkommen schlechte Idee, Flüchtlinge aufzunehmen. Das wird sehr viel kosten und ja, keine Ahnung. Ich finde einfach sozusagen diese Diskrepanz zwischen, wie die Demokraten öffentlich wahrgenommen werden wollen und was man dann in den Leaks finden kann. Und das sind wirklich nicht nur irgendwie so ein, zwei, drei, vier gute E-Mails, sondern das sind halt so über 100, 150 Stellen, wo du einfach nur so richtig hart Korruption, Verlogenheit und dergleichen feststellen kannst. Also, so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mich am meisten noch stört, dass die Clinton Geld von der Firma angenommen hat, die Betonwerke unterhält in den Gebieten, die ISIS kontrolliert hat und selber in der Firma auch mal aktiv war. Und die Medien berichten darüber ja auch nicht. So. Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall hat Frau Clinton ja auch die Unterstützung von diversen Feministen. Jessica Valenti hat eine E-Mail bekommen, dass sie Bernie-Supporters niedermachen soll. Und Ja. daraufhin hat sie ihre Bernie-Bros-Geschichte geschrieben. Ja, Was das für ein hat auch treuer super Köter. funktioniert. Das war ja auch so ein Ding, was viele Leute mit Gamergate verglichen haben. Nicht so unrecht, wie ich sagen möchte, weil das war ja wirklich so fast genau schon wieder das gleiche dämliche Narrativ. Von Ja, wegen, ja, die sitzen nur zu Hause und die Bernie kommen nicht Bros. klar damit und dass jetzt eine Frau kommt und so. Ja, also. Interessanter interessante Nebeninformation. Also ich muss jetzt nochmal da die ganzen Artikel zu raussuchen, aber irgendjemand schrieb mal, alle Zivilisationen, die Frauen als Führerin hatten, als Königin und so weiter, waren zum Scheitern verurteilt. Ja. Ich weiß nicht, ob er sich darauf bezog, das glaube ich, war das noch Frateta oder jemand anderes, Kleopatra, irgendwelche sinnlose Kriege geführt hatte oder sowas. Ja, aber ich dachte mir, das wäre ganz witzig, so in Bezug zur Präsidentschaftswahl und dass Hillary Clinton jetzt schon dazu aufruft, das Militär zu rüsten. Diese Putin-Propaganda, Anti-Putin-Propaganda ja auch schon im vollen Effekt ist, ja, in den Staaten. Aber den Punkt, den du da vorträgst, ja, es ist halt so, dass jede weibliche Anführerin von einem Staat, also Frauen fangen mehr Kriege an. Ja, richtig. Generell. Also statistisch gesehen ist es so, wenn eine Frau an der Macht ist, ist es wahrscheinlicher, dass es Krieg gibt, wie wenn ein Mann an der Macht ist. Misogynie. Ja, also, und Harassing das, with facts. wo du meinst mit den Kriegsvorbereitungen, das Interessante ist halt, in Bezug auf Syrien sagt die Clinton, dass sie eine No-Fly-Zone etablieren möchte. Das wäre ziemlich gut, wenn das irgendwie 2012 passiert wäre oder 2013. Aktuell ist es so, dass man eine No-Fly-Zone möchte und man möchte die in Aleppo. Die ist russisch kontrolliert. Die Russen sagen dazu, nö, wollen wir nicht und wir werden zurückschießen, wenn ihr das durchsetzen wollen würdet. Dann kann man eine No-Fly-Zone in den bereits von den USA kontrollierten Gebieten in Syrien einführen. Das bedeutet, wenn Hillary sagt, sie spricht sich für eine No-Fly-Zone aus, meint sie, entweder sie wird eine No-Fly-Zone in Gebieten machen, wo das keinen Unterschied macht, weil das Problem Aleppo ist und nicht die anderen Teile. Oder sie möchte das mit Russland eskalieren lassen. Also so oder so ist es entweder ein heuchlerisches Statement von ihr oder halt wirklich Warmongering. Also da kann man sich dann raussuchen. Also so, ja. Die alte Ronald Reagan-Taktik, oder? Jeder US-Präsident, der einen Krieg angefangen hat, wurde wiedergewählt. Oder so ähnlich war das doch, oder? Ja, so die Richtung. Du tust ja auch stark damit ablenken. Einfach von innenpolitischen Sachen, wenn du einfach sagst, wir brauchen jetzt ein bisschen Krieg und jeder, der irgendwie einen Staat kritisiert, du bist jetzt aber nicht unbedingt patriotisch unterwegs. Das ist ja wie unpatriotisch. Das stimmt ja auch nicht ganz. Also, dass jeder da wiedergewählt wurde. Also zum Beispiel der alte Bush wurde ja nicht wiedergewählt und der hat ja auch. Ja. Nein, das ist ja auch nur so eine Phrase, so ein Motto, das halt eben da in den Medien manchmal benutzt wird. Ja, aber der alte Bush, der wurde nicht wiedergewählt, weil Mr. Clinton die größte Staatsaffäre in den USA angezettelt hat, als er sich seinen kompletten Wahlkampf von den Chinesen hat finanzieren lassen und Technologie hat abwandern lassen nach China und andere Sachen und Favors. Also die Clintons sind dafür bekannt, dass es sozusagen um selber an die Macht zu kommen, sozusagen die Interessen des Landes schänden tun. Wortwörtlich. Also das darf man da nicht vergessen. Das war China-Gate. Also das tut niemand. China. Ja, also es tut niemand wirklich so publizieren, aber China-Gate. Also schaut mal danach, wie groß das eigentlich war und wie heftig das war. Und ich meine, der Clinton, der hat auch mit Nordkorea merkwürdige Geschäfte gemacht, wo er denen einen Atomreaktor geschenkt hat zur Entwicklungshilfe, nachdem Geld geflossen ist, und mit dem Atomreaktor war Nordkorea in der Lage, eine scheiß Atombombe zu bauen. Geil. Und zu dem Zeitpunkt, als man den Reaktor verkauft hat, meinten viele Experten, das ist eine eher nicht so gute Idee, wenn sie gerade das Modell an einen Staat verkaufen, der wahrscheinlich daraus eine Atombombe bauen wird. Und jetzt hat man dann Nordkorea als weiß nicht, als Bösewicht aufgebaut. Aber es tut ja nicht. Kann man das lückenlos nachweisen oder ist es Alufolie? Das ist kann man lückenlos nachweisen. Ist keine Alufolie. Wow. Heftig, ja. Mann, heftig. Ja, und der Spaß ist, es wird halt auch nicht irgendwo. Also in Thinktanks wird es hier und da mal erwähnt, weil es halt einfach mittlerweile historische Fakten sind. Aber habt ihr davon schon mal was in den normalen Medien gehört? Ach, was? Nee, natürlich nicht. Und ich meine, klar, wenn Nordkorea Atomwaffen hat, dann kann man in Südkorea aktiv sein und dort sein Raketenschild installieren, damit man das Richtung China richten kann. Ich glaube, der Mars-Affe ist auch gerade gekommen. Kann es sein? Ja. Jo. Hi. Hallo. Juhu. Tut mir leid, dass ich nicht von Anfang an da war, aber ich habe unfreiwilliger Mittagsschlaf, sozusagen. Ja. Unfreiwillig. Ich wollte mich nur kurz nochmal ausruhen vor dem Stream. Und, ja. Oh, du bist alt. Du bist alt. Ja, eben. Und ich darf das, weil ich alt bin. Ja. Ja, du musst halt einfach reinkommen, Mikro auf, vor den Pfeil legen und wieder schlafen gehen. Ja. Ja, also auf jeden Fall jetzt mit den E-Mails. Ich hatte ja auch mal durchgesucht, was ich bei sowas ja immer mache, ist erstmal Germany eingeben, ne, so ein bisschen gucken, wie die Amis über Deutschland reden. Bei diesen letzten Sachen, was waren das nochmal? Waren das die E-Mails von Clinton selber oder so? Also es gab ja vor einem Jahr auch schon mal so ein Leak. Da hatte ich auf jeden Fall geguckt und das waren so ältere E-Mails, wo sie dann da irgendwie über Guido Westerwelle geredet haben und was der jetzt bedeuten würde für Deutschland und so. Und die haben dann irgendwie gemeint, das könnte irgendwie so sein, dass er einen anti-arabischen Kurs irgendwie fährt, aus irgendwelchen komischen Gründen. Und man wüsste auch nicht, ob er so israelfreundlich wäre, weil irgendwie die FDP generell nicht so israelfreundlich wäre, wurde da irgendwie behauptet. Und ja, und dann gab es halt noch eine ganz interessante E-Mail, wo die darüber geredet haben, dass man, wenn man in Deutschland ist, unbedingt dafür sorgen muss, dass man sich auf die jüngere muslimische Bevölkerung konzentriert, weil da halt das größte Potenzial ist für die Leute, um anti-amerikanisch zu werden. Und deswegen müsste man die unbedingt, dürfte man die nicht verschrecken und müsste man da nicht als islamophob irgendwie gelten und so. Das fand ich auch schon ganz schön stark, dass sie das da so reinschreiben, so nach dem Motto so, ja, die anderen sind ja eh dumm und finden uns schon gut. Aber mit dem müssen wir uns halt noch irgendwie gut stellen. Und jetzt bei dem neuesten E-Mail-Batch jetzt von dem Podesta habe ich eigentlich nur eine ganz lustige E-Mail gefunden, wo es darum ging, dass also Sigmar Gabriel versucht hat, die Clinton Foundation zu kontaktieren, um Bill Clinton dazu zu bringen, eine Geburtstagskarte für Gerhard Schröder zu schreiben. Und das ist in diesem Podesta mir jetzt aufgetaucht, weil irgendeine Praktikantin von der Clinton Foundation Sigmar Gabriel halt geantwortet hat, so, ja, tut uns leid, wir haben zu viel zu tun. Und die dann da irgendwie meinten, so, ja, wollen wir dem nicht doch noch eine Geburtstagskarte schreiben, das wäre doch eigentlich ganz nett, weil ja irgendwie Gerhard Schröder den dritten Weg vorangebracht hat. Unsere dritte Weg-Policy, wie die da geschrieben haben. Ich habe das mal gegoogelt, das ist halt auch so ein Ding quasi zwischen Kapitalismus und Sozialismus, irgendwie der dritte Weg. Und ja, die meinen dann wahrscheinlich, also Tony Blair wird halt als dritter Weg-Politiker bezeichnet und halt eben Clinton und Gerhard Schröder halt eben auch. Also als so Politiker, die von linken Parteien irgendwie so irgendwelchen Arbeiterparteien und so kommen und dann quasi versucht haben, das mit Kapitalismus zu verheiraten. Und das ist Arschlöcher der Weg, eins, eben. Meinen die, also. Ja, also das stand halt so drin. Das war so das Interessanteste. Und dann hatte ich noch irgendwie eine Mail gefunden, die hatte auf jeden Fall einen ganz lustigen Betreff. Das ist von irgendwie aus den Niederlanden, der da dem Podesta eine Mail schreibt und irgendwie schreibt, dass die meisten Mitte-Links-Politiker wie sie möchten, lügen über das europäische Migrationsdesaster, wie das hier bezeichnet wird. Währenddessen ist Angela Merkel aus Versehen die furchtbare Wahrheit entflogen und damit klingt sie dann genau wie Pim Fortuyn. Das war ja irgendwie so ein rechtspopulistischer niederländischer Politiker, den es mal gegeben hat in den Niederlanden. Make Niederlande great again. Aber das ist halt nur die Einschätzung von irgendeinem Typen, der dem dann eine Mail geschrieben hat. Also. Ja. So. Ich hätte einen Teil, den ich kurz vorlesen wollen würde, was aber vom FBI kommt und was auch schon offiziell veröffentlichte Informationen sind. From her own experience and information obtained through censored and other agents censored, described a stark difference between Rice and Clinton. Rice, also Condoleezza Rice, die vorherige Außenministerin und jetzt Clinton, also während sie noch Außenministerin war, with regard to obedience to security and diplomatic protocols. Rice observed strict adherence to State Department security and diplomatic protocols, while Clinton frequently and blatantly disregarded them. For example, it is standard security and diplomatic protocol for the Secretary of State to ride in the armored limousine with the local U.S. ambassador when traveling in countries abroad. It is seen as a diplomatic protocol for the Secretary of State to arrive at foreign diplomatic functions with the local ambassador. However, Clinton refused to do so, instead choosing to be accompanied in the limousine by her chief of staff, Huma Abedin. This frequently resulted in complaints by ambassadors who were insulted and embarrassed by this breach of protocol. Censored explained that Clinton's protocol breaches were well known throughout diplomatic security and were abundant. Censored explained that Abedin possessed much more power over Clinton's staff and schedule than other former chiefs of staff. Censored believed that Abedin herself was often responsible for overriding security and diplomatic protocols on behalf of Clinton. Also regelmäßig einfach die Regeln außer Kraft setzen. Condoleezza Rice hat sich daran gehalten, was sozusagen das Standardverhalten in der Position ist. Und Clinton war das einfach egal. Und sie ist dann mit ihrer Huma Abedin, die dann einfach mehr Macht über sie hat, wie man das eigentlich annimmt, die dann sozusagen den inoffiziellen korrupten Teil leitet, wo dann auch über die Clinton Foundation Bestechungsgelder angenommen werden. Sie hat das dann dort vor Ort gemanagt, was halt schon, finde ich schon krass ist, einfach. Also, und ja, wenn ich... Da ist ja auch noch eine ganz lustige Parallele zwischen den beiden, weil diese Huma Abedin ist ja die Frau von Anthony Weiner, dem früheren, ich glaube, Senator von New York. Und der war ja auch mal Bürgermeisterkandidat. Und von dem ist jetzt nicht mal irgendwie rausgekommen, dass er allen möglichen Leuten, irgendwelchen Frauen halt irgendwelche Dickpics und sowas geschickt hat. Und die da irgendwie angequatscht hat übers Internet, während er halt mit ihr verheiratet war. Und sie, also das ist ja quasi so ein bisschen... so wie unter den Clintons, wo sie da irgendwie das Räuchchen war, was ihren seinen Quatsch da irgendwie mittragen musste. Also das ist bei dieser Huma Abedin auch so ein bisschen so ähnlich. Und die interessante Sache ist, über die den Clinton-Server, weil sie ja da sozusagen klassifizierte Dokumente auf ihrem Server hatte, die nicht auf einem privaten Server landen dürfen, weil es sonst Hochverrat ist, über diesen Skandal, wo von der Huma der Mann die 15-Jährige verführen wollte und gegen ihn ermittelt wird. Während der Ermittlungen wurde das Handy von ihr auch beschlagnahmt. Und am Freitag hat das FBI festgestellt, dass er den Fall dass der Fall nicht geschlossen ist, weil man jetzt weitere klassifizierte Dokumente auf dem Handy von der Huma Abedin gefunden hat. Und also du bist schon öffentlich mit heruntergelassenen Hosen da, weil du den privaten E-Mail-Server hast. Dann ist von deiner rechten Hand der Mann, wird wegen Pädophilie ins Gericht zitiert und du bist immer noch nicht in der Lage, die klassifizierten Dokumente von deinem Kack-Scheißdrecks-Handy zu löschen. Das ist das, was ich meine mit so unglaublich inkompetent. Das macht mir richtig Angst, wenn solche Leute tatsächlich dann an die Macht kommen. Weil ich meine, warum holst du dir kein zweites Handy, Huma? Oder warum hast du das nicht endlich mal gelöscht? Also ist es euch wirklich so egal, was sozusagen die normalen Protokolle von den Amerikanern sind, wenn es um klassifizierte Dokumente geht? Ich meine, es gibt Leute, die haben eine 3-jährige Gefängnisstrafe bekommen, weil sie ein Dokument rausgeholt haben, auf den Tisch gelegt haben, sich einen Kaffee geholt haben und das Dokument auf dem Tisch lag und die 2 Minuten von ihrem Arbeitsplatz entfernt waren, zurückgekommen sind und deswegen für 3 Jahre im Gefängnis hocken. Und jetzt kommt dann noch mehr klassifizierte Informationen raus, weil ihr pädophiler Ehemann versucht hat, irgendwas zu pimpern und dann, keine Ahnung, also einfach nur dieses, wie scheißdrecks inkompetent kann man denn eigentlich sein? Also ist es... Es ist einfach nur faszinierend. Also, keine Ahnung, es ist lächerlich. Also, ja. Ja, zumal ich das mit der Pädophilie aber auch nicht so ganz glaube. Also, dafür ist es, glaube ich, also, wenn man diese anderen Nachrichten, die irgendwelchen erwachsenen Frauen geschickt hat, so ein bisschen liest, dann halte ich das halt für übertrieben. Also, kann höchstens sein, dass er nicht gewusst hat, wie alt die ist oder so. Das kann auch sein. Also. Ja, aber so oder so, ich meine, gut, was er da macht und so, ist ja auch, kann man ja verhalten, was man will, aber ist jetzt auch nicht illegal, irgendwelchen erwachsenen Frauen irgendwelche E-Mails zu schreiben, aber ich finde das halt interessant, so die Parallele zwischen diesen beiden Frauen halt eben, dass die jetzt so eine Truppe irgendwie sind. Ja, das stimmt. Also gleich und gleich gesellt sich gern. Und ich meine, das FBI hat ja auch mittlerweile das Shadow Government bestätigt. Also wo ein inoffizieller Kreis von Personen, die sich regelmäßig getroffen haben, die sich scherzhaft das Shadow Government genommen hat. Also gibt es offizielles FBI-Dokument, was das Shadow Government bestätigt hat. Ja, es ist schön, wie das 21. Jahrhundert damit weitermacht, auch die wildesten Verschwörungstheorien einfach zu bestätigen. Ja, also ich dachte mir so, sorry FBI, ihr könnt euch jetzt nicht einfach die Schattenregierung bestätigen. Was soll denn das? Keine Ahnung, ich fand das total schlecht. Aber es ist natürlich klar, dass in der Machtstruktur, dass es dann einen inoffiziellen Kreis gibt, der dann sozusagen ihre persönliches Netzwerk alle miteinander zusammentun, sich alle an einen Tisch setzen und dann versuchen halt Sachen umzusetzen. Also das bildet sich in jeder Regierung anzunehmen, dass das nicht genauso in der EU oder in Großbritannien, in Russland, China oder Deutschland ist, ist einfach nur naiv. Also das sind dann auch die Leute, die für die Member Berries verantwortlich sind, wahrscheinlich. Ja. Ja, und vor allem, es gibt ja auch keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, weil jetzt, wenn man es auf Deutschland bezieht, es gibt ja auch keine Partei eigentlich, die frei davon ist, also von diesen Verbindungen zur Wirtschaft. Ich meine, ich habe gelesen, dass Clinton 635 Millionen Dollar gesammelt hat im Laufe des Wahlkampfs. Das muss man sich mal vorstellen. Über eine halbe Milliarde von der Industrie. Also ich finde schon, jemand, der so viel Geld von der Industrie bekommen hat, ist eigentlich nicht wählbar. Aber gut. Einer der größten Spender ist der private Gefängniskomplex. Wenn dann die Hillary Clinton dasteht und sagt, ich will die Race Relations verbessern und dann Geld vom privaten Gefängniskomplex bekommt, dann ist das halt schon irgendwo lächerlich. Also sie hat doch gar keinen Grund zu versuchen, weniger Leute ins Gefängnis zu stecken. Und überproportional ist natürlich eine bestimmte Bevölkerungsgruppe im Gefängnis. Interessanterweise ist mittlerweile das amerikanische Militär darauf angewiesen, dass sozusagen die Leute, die im Gefängnis hocken, für die Kleidung nähen und so. Also ein guter Teil des amerikanischen Militärs ist sozusagen dysfunktional, wenn die Gefängnisarbeit nicht vorhanden ist. Also und doch auch pervers. Das ist auch so wieder so ein Job, der eigentlich Leuten gehört, die halt sonst nicht so viel Möglichkeiten haben, einen Job zu kriegen. Aber nein, um zu sparen, wird das dann auch noch vom Arbeitsmarkt entfernt und schön irgendwie der Profit Leuten in die Tasche gesteckt für sowas. Ja, und du tust halt eine Uniform anders verkaufen, wie du die Leute im Gefängnis bezahlen tust. Aber das war ja in den 90er Jahren auch schon mal so ein Ding, dass alle möglichen Firmen Sachen in Gefängnisse ausgelagert haben. Ich glaube, sogar so hat das Ganze vielleicht sogar so ein bisschen angefangen. Also es war sogar so, dass du teilweise, also bevor es dieses Outsourcing gab, irgendwie nach Indien oder so mit Tech Support und so ein Kram, hat man das gerne mal in irgendwelche Gefängnisse gelegt. Wo du dann teilweise sogar von Microsoft oder so irgendwie angerufen hast und dann mit einem Gefängnisinsassen geredet hast. Aber wir hatten ja hier auch so ein Ding mit in Bayern mit dieser, was war das? War das eine Ministerin? Ich glaube schon, ne? Die mit diesen Modellautos, die da im Knast gefertigt worden sind und die sie dann über die Firma von ihrem Mann verscheuert hat. Das finde ich gut. Der West ist wenigstens eine Geschäftsfrau. Nee, aber so allgemein, die Leaks um die Clintons herum, also das ist eigentlich so viel, dass man da ungelogen, man könnte da einen 20-Stunden-Stream machen und würde nicht alles abdecken. Also, keine Ahnung. Ach, die Harder Tower war das, genau. Und ich meine, was auch interessant ist, also wenn ihr euch die Leaks selber durchliest, ein paar von den E-Mails, wenn ihr auch einfach nur auf Twitter geht, Podesta 19 oder Podesta 15 eingibt oder WikiLeaks generell und ein paar von den E-Mails lest und den Zusammenhang davon kennt und ihr dann auf die Tagesschau geht und dort WikiLeaks eingibt und dann schaut, was die Tagesschau.de darüber berichtet, dann sagen die so viel wie, da war ein Leak. Irgendjemand ist zurückgetreten. Wir wissen nicht, was in dem Leak drin war. Also speziell bei den Demokraten, wie sie Bernie Sanders ausgestochen haben, fand ich das von der Tagesschau schon echt ekelhaft, wie stark sie nicht drauf eingegangen sind, was in den Leaks drin war. Also, das, ja. Ist auch ein bisschen irgendwie heuchlerisch in einem Land, wo Leute für Steuer-CDs irgendwie verurteilt, also wegen Steuer-CDs irgendwo in Bedrängnis geraten, weil sie Steuern hinterzogen haben, dann so zu tun, als wären andere Leaks irgendwie bäh. Und man darf die gar nicht anfassen. Ja, all Leaks oder auch, ich meine, alleine das Beispiel mit Donald Trump, ne, wo dann irgendwie alle möglichen Presseleute dann nach diesem dieses Video rausgekommen ist, wo sie ihn dann als Sexisten tituliert haben, dann gesagt haben so, ja, ach, und in Deutschland wäre das übrigens mit Presseethik und so weiter nicht möglich, weil da kann man ja nicht einfach so Sachen veröffentlichen, die ohne das Wissen der Person hergestellt worden sind und so weiter und so fort. Ha! Ne? Von wegen. Aber da es ja jetzt schon draußen ist und schon öffentliches Wissen ist, da wird es dann einfach abgedruckt und ein Beitrag drüber geschrieben und irgendwie gesagt, so und so ist es. Aber dem anderen das Traum, Ding ist, also weißt du, das Ding ist halt, dass ein Leak rechtlich zulässig ist, wenn da drin ein starkes Fehlverhalten festgestellt werden kann. Also es, ja, also ja, gut, ich meine, NSA-Leaks brauchen wir jetzt keine mehr, BND auch nicht, weil das ist ja mittlerweile legalisiert. Das darf ja, man dann nicht mehr liegen, ne? Weil es ja jetzt dann legal ist. Ja, ich finde das auch geil, wie das Außenministerium, das Deutsche, ist ja vor 2 Jahren, glaube ich, umgeswitcht, wieder von Linux-Computern zurück auf Windows-Computer. Und das ist auch so ein Ding, wo viele Leute sagen, naja, Microsoft hat halt zusammengearbeitet mit der NSA im PRISM-Programm, das ist jetzt bekannt, ne, seitdem das von Snowden geleakt wurde. Die waren eine der ersten Firmen, die damit zusammengearbeitet haben, also quasi Hintertüren in ihre eigene Software eingebaut, durch die Geheimdienste darauf zugreifen können. Und ja, unser Außenministerium hat nichts Besseres zu tun, als die ganze Software wieder darauf umzustellen. Da denkst du ja auch so, ja, geile Idee. Und dann, das also stand bei Heise und die ganzen Kommentare drunter waren nur so super Neumarschlauer, die irgendwie meinten, ja, das muss euch langsam mal klar werden, ihr Techies, dass nicht jeder mit Linux arbeiten kann. Ich sagte, ey, wenn ihr im Außenministerium arbeitet und keine Software benutzen könnt mit Kryptografie und so ein Zeug, dann sucht euch bitte einen neuen Job. Ja. Also, was keine Ahnung. An der öffentlichen Reaktion interessant finde, ist, wie sehr jetzt auch gerade wieder unsere üblichen Verdächtigen und so halt sich gewandelt haben. Früher war Assange und WikiLeaks für die ja eigentlich was Positives und heute kriegt man dann, habe ich gesehen, zum Beispiel Anne Wizorek hat dann über die Misogynie von Assange getwittert und irgendwie vor 10 Jahren wäre WikiLeaks vielleicht gut gewesen, aber heute und so, also sobald es ging. Ja, das ist ja auch so ein Ding. Also zum einen haben wir unseren Stream heute schon damit angefangen, quasi genau darüber zu reden und zum anderen haben wir ja auch schon in den letzten Wochen eigentlich häufiger, auch als diese Sache mit dem Applebaum und so war, also dieser Vorwurf, irgendjemand sei ein Sexist, der da irgendwie aus so einer Gruppierung kommt, die halt eben solche Sachen offenlegt oder die halt mit Kryptografie und sowas zu tun hat, das ist schon sehr häufig und sehr interessant, ne? Also, dass das immer so gebracht wird, um da abzulenken von anderen Dingen. Was heißt interessant? Also, da kommt mein Aluhut halt zutage, wo ich sage, ja, ja, ihr Feministin, ihr seid mein Begriff dafür, dass das zum Nachdenken anregt, sozusagen. Also ja, der Aluhut halt. Ne? Weil ich meine, also, das ist halt schon. Man weiß natürlich nicht, dass es so gedacht ist, aber es erscheint schon ziemlich auffällig, dass es immer wieder so diese Herangehensweise ist. Ich blende mal noch kurz was ein. How to vote for Trump, how to vote for Clinton, how to vote Hillary. Und Clinton WikiLeaks. Wie oft die Leute sowas gesucht haben. Also ich meine, keine Ahnung. Ja. Dann how to vote Donald, how to vote Hillary. Also das ist halt. Das aber wer gibt denn how to vote? Ah, okay. Hier, vote Trump, vote Clinton, das ist ja schon mal was anderes. Aber wer gibt denn how to ein? How to vote Trump. Naja, also Der Abel hatte ja am Anfang des Streams schon mal thematisiert, dass es halt unterschiedliche Wahlprozesse auch in Amerika gibt, von Staat zu Staat verschieden, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, also ich sag mal so, es gibt auch bei den Hauptwahlen gibt es natürlich auch unterschiedliche, aber die unterscheiden sich dann nur dadurch, dass mal musst du irgendwie so ein Loch in so eine Karte punchen, mal musst du irgendwo ankreuzen, mal ist es irgendwie ein Wahlcomputer, wo du irgendwo draufdrücken musst. Dann gibt es Ach teilweise so. Bundesstaaten, wo du noch die Möglichkeit hast, einen Write-in-Kandidaten quasi anzugeben. Also das ist sozusagen, da kannst du auch deinen eigenen Namen reinschreiben oder so. Das ist halt völlig frei. Und ja, das sind halt so die Unterschiede, die es dann da noch gibt. Ansonsten geht es eigentlich nur um das Registrierungsverfahren, was halt auch unterschiedlich ist zwischen den Bundesstaaten, also wie du überhaupt wählen kannst, weil, wie gesagt, es ist in Amerika, da gibt es kein Einwohnermeldeamt, wo du dich irgendwie ummelden musst, so wie in Deutschland, sondern da ist das halt eben so, wenn du wählen möchtest, musst du dich registrieren. Und das ist Prozedere dafür, was du dafür vorweisen musst und so ist halt auch unterschiedlich, je nachdem, in welchem Bundesland, Staat du da bist. Und ich meine, in Deutschland ist es auch so ein bisschen so. Also hier werden die Wahlen halt auch eigentlich veranstaltet von den Kommunen. Aber es gibt halt einen, also es gibt eine einheitliche Regelung. Es gibt das Bundeswahlgesetz und da steht halt drin, wie das zu laufen hat. Aber es gibt halt auch eine Gewaltenteilung insofern, dass die Leute, die feststellen, was jetzt das Ergebnis der Wahl ist, halt eben getrennt sind von den Leuten, die gesagt haben, wie das abzulaufen hat. Und in Amerika ist es halt ja auch so, dass du auch Gesetzgebung auch in den Bundesstaaten selber hast und auch einen obersten Gerichtshof und so ein Zeug, weil deren Feudalsystem halt nochmal eine Nummer größer und mit mehr Befugnissen ist als in Deutschland. Also das ist ja teilweise sogar ein anderes Strafrecht in unterschiedlichen Bundesstaaten. Ja, aber prinzipiell, ja, wäre jetzt nur interessant, wie man sich jetzt registrieren kann im Sinne von Hauptobrot und nicht so sehr, wie man jetzt für Trump stimmen kann. Meinst du das, Entschuldigung, meinst du das, zeigt irgendwo auch das Interesse, das an Trump besteht? Dass die Leute Auf für ihn jeden. wählen Also ich glaube, wollen, was weil sie Elias jetzt vorher gerade zeigen, was nicht für Elias einen gerade zeigen Republikaner. wollte. Was? Ja, was er uns jetzt gerade zeigen wollte, ist ja nur, dass irgendwie die Leute mehr nach dem Namen dann irgendwie googeln, wenn jetzt so ein Leak rausgekommen ist. Aber ob die das so machen würden, was ja gerade schon der Einwurf von Marsaffe war, halte ich auch, weiß ich auch nicht, ob die Leute das jetzt wirklich eingeben würden, how to vote for Trump oder so. Aber es kann schon sein, dass da jetzt auch Leute für ihn wählen, die vorher jetzt nicht Lange so mega nicht mehr interessiert gewählt waren, haben. ja. Oder vielleicht, ja, auch sich da noch nie so richtig involviert. Aber das ist ja halt auch so ein bisschen schwierig zu sagen. Es gibt ja immer natürlich Leute, die meinen, das irgendwie sagen zu können. Aber wir haben das ja auch in Deutschland erlebt, dass es da auch immer wieder, also bei den Piraten war es damals halt so und bei der AfD ist es jetzt auch so. Es gibt schon immer Leute, die sich dann mal wieder motiviert fühlen, wenn so eine neue Art von Politik irgendwie Du stattfindet. dreckiger kleiner FDP, da hast du gerade wirklich das Wahlinteresse für Trump mit dem Wahlinteresse für die AfD gleichgesetzt. Nee, nicht gleichgesetzt. Ich sage nur, dass es halt messbar auch, also hinterher nach den Wahlen auch messbar so ist, dass halt Leute diese sich davon dann motiviert fühlen von solchen Parteien. Und ich habe ja auch gerade die Piraten auch genannt in dem gleichen Atemzug. Also da war das auch so, ne, Ach stimmt, Anfang. habe ich gerade überhört, Entschuldigung. Der Chris schlägt uns immer, wenn wir ihm nicht sagen, dass wir für die FDP stimmen werden. Er hat mir mit Gewalt angedroht. Das weiß ich noch nicht. Dafür muss ich mir sie noch ein bisschen näher angucken. Was musst du denn hier angucken? Die Route, die ich in der Hand habe? Wähl die AfD, nicht Quatsch, nein, wähl die FDP oder sonst. Da muss dir Chris seine Route genauer angucken. Genau. Ich sag Ja, immer, gut, ich meine, im Endeffekt ist ja für mich wählt die. liberal und ihr seid alle zu Befehl. Okay. Ja, gut, im Endeffekt ist ja für mich die Auswahl schon stark begrenzt, ne? Sonst organisiert Aber der Chris für euch einen Fallschirmsprung und das kann bei der FDP schlecht ausgehen. Solange er uns nicht aufs Helikopter schmeißt. Naja, solange wir. Achso, Entschuldigung, das war ein Pollen-Meme. Erst Stimme die Linke, zweit Stimme AfD. Beide. Beschwert sich sogar die Katze schon. Ja. Der möchte nicht FDP wählen. AfD! Ja. AfD! Ich bin Feibel! AfD! Bin ich hier nur hin. Ich habe noch ein gutes Zitat von wegen Trump und rigged election und ob vielleicht die Wahl ein bisschen gefälscht sein könnte oder nicht. Und aus den E-Mails. Its machines have overseen several landslide victories by President Hugo Chavez and his supporters. The electronic voting company went from a small technology startup to a market player in just a few years, catapulted by its participation in the August 2004 recall referendum. Smartmatic has claimed to be of U.S. origin, but its true owners, probably elite Venezuelans of several political strains, remain hidden behind a web of holding companies in the Netherlands and Barbados. The Smartmatic machines used in Venezuela are widely suspected of, though never proven conclusively, to be suspectable to fraud. Und das sind dieselben Maschinen, die jetzt dann in den USA bei der Wahl zum Einsatz kommen. Und ich finde es interessant, dass man dann der Kampagnenleiter sich über spezielle Wahlcomputer von einer speziellen Firma unterhält. Die ja, das muss ja dann aber, wenn in irgendwelchen Bundesstaaten sein, die auch umkämpft sind. Und da gibt es halt auch unterschiedliche Systeme. Also zum Beispiel bei dieser Wahl 2000 mit Florida. Da haben sich die Leute ja beschwert darüber, wie, also da gab es keine Wahlcomputer, aber dafür war dieser Stimmzettel ja ganz komisch beschaffen. Also die Namen der Kandidaten stand außen, so in zwei Reihen, und die Kreuze, die du machen musstest, waren irgendwie innen. Und das war halt total schwer überhaupt festzustellen, wo, also welches Kreuz jetzt überhaupt wohin gehört. Und das hat ja dann auch diesen Spitznamen Butterfly Ballot gegeben, weil das halt so aussah wie so zwei Flügel irgendwie vom Schmetterling und in der Mitte war halt eben das, wo du ankreuzen musstest. Und das war ja so dieses Ding, wo die Leute da hinterher verwirrt waren, dass dann dieser eine dritte Parteikandidat da irgendwie so viel Stimmen gekriegt hat und so in irgendwelchen Bezirken, wo man das eigentlich nicht denken sollte und so. Und ja, also auf die Art geht es halt eben auch irgendwie mit so komischen Stimmzetteln. Und also beim Brexit-Referendum gab es ja angeblich auch Bezirke in England, wo mit Wahlcomputern aus Deutschland abgestimmt wurde. Also es wurde zumindest irgendwie so berichtet. So nach dem Motto so, ja, hier die Deutschen versuchen uns in der EU zu halten oder so ein Kram. Also sowas gibt es immer und ich bin auch eigentlich ein Gegner von dieser ganzen Wahlcomputernummer, weil ja, also prinzipiell wäre es natürlich schon möglich, dieses Ding irgendwie so zu bauen, dass es halt so wählt, wie es wählen soll, aber du kannst dich halt nicht drauf verlassen. Und genau das Gleiche ist übrigens auch mit diesem immer beliebter werdenden Briefwahlgedöns, ne? Also das machen jetzt auch immer mehr Leute so nach dem Motto, ja, ist mir doch egal, wann die Wahl ist, ich lasse mir einfach Briefwahlunterlagen schicken und wähle dann irgendwann. Aber da muss man sich halt auch bewusst sein, wenn man diese Briefwahlunterlagen dann da irgendwann eingeworfen hat in den Briefkasten, dann weiß man halt nicht mehr, was damit passiert. Und man kann das halt nicht nachvollziehen, ob diese Sachen irgendwann da angekommen sind, wo sie ankommen sollten. Und da ist es schon wirklich das sicherste System, ist halt eben am Wahltag dahin zu gehen, sich einen Zettel geben zu lassen, da sein Kreuz zu machen und diesen Zettel dann selber in diese Urne da einzuwerfen. Weil die Leute, die da sitzen, sind ja nicht irgendwo, also werden ja berufen, um das da zu machen. Und das sind ja unterschiedliche Leute, die zwar irgendwo in derselben Gegend wohnen, aber die kennen sich ja jetzt nicht alle, sind ja jetzt nicht alle miteinander befreundet. Und die gucken da ja dann da drauf und unterschreiben dafür, dass das, was da passiert ist, alles richtig ist. Und das ist halt das sicherste System, was du machen kannst. Und wenn du das machst, dann. Wobei halt die Umfragen direkt in den Wahllokalen und wie das Ergebnis war zwischen Hillary und Bernie, da gab es so eine hohe Diskrepanz, dass die UN ihre Wahlbeobachter für die USA verzehnfacht haben. Ja, also ich will das auch nicht anzweifeln, dass es in Amerika da irgendwelche Versuche gibt. Ne? Ich würde jetzt nur mal halt mal runterrattern, wie das quasi in Deutschland läuft und dass ich es halt gut finde und dass ich auch nicht dafür wäre, dass man das jetzt mit irgendwelchen Computern macht. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man auch Wege findet, um online irgendwelche Abstimmungen zu machen. Da kann man zum Beispiel mit mehreren Servern dann arbeiten, dass man einen Server hat, der halt weiß, was überhaupt gewählt wird, und einen Server hat, der halt nur weiß, was die Leute abgestimmt haben, und du quasi nicht in dem einen Server einfach die Nummern wählen, ändern kannst, weil du gar nicht weißt, zu welcher Antwort die quasi dazugehören. Und solche Dinge, da könnte man das technisch irgendwie lösen. Aber das ist auf jeden Fall noch Zukunftsmusik, da muss man noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Im Moment ist es auf jeden Fall so, dass ich nicht irgendwie so einen Computer da trauen würde, wo dann hinterher einer irgendwie guckt, was auf dem Chip gespeichert ist. Das wäre mir einfach zu heikel. Da gibt es einfach zu viel Möglichkeit, das irgendwie zu ändern, und das würde kein Mensch dann irgendwie hinterher merken. Und solange wie es noch Papier gibt und so, kannst du es halt nochmal neu zählen und alle möglichen Sachen, ne, das muss alles stimmen und so. Da musst du, wenn du dir da was ausdenken willst, um das zu ändern, dann musst du dir schon was ausdenken, was auch irgendwie stimmt. Also mit den Zetteln, die da sind und so weiter. Und deswegen, also so ein System mit vorbeigehen, ankreuzen, selber einwerfen in eine verschlossene Urne, das ist halt echt das sicherste System. Sehe ich ganz genauso. Ich meine, klar würde durch so eine technische Errungenheit eventuell die Wahlbeteiligung etwas steigen, weil die Leute nun mal nicht mehr ihr Haus verlassen müssen. Das ist bequem. Aber solange das nicht ausgereift ist, nee, da würde ich nicht eine einzige Stimme mit, ich würde es nicht benutzen erstmal. Bei den Wahlcomputern hast du ja noch nicht mal den Vorteil, dass du dein Haus nicht verlassen musst, weil da musst du ja immer auch hingehen und den Wahlcomputer dann benutzen. Ja, das auch. Aber ja, das ist der einzige Vorteil, den es halt eben bringt, ist, du hast weniger Papier und es ist halt leichter auszuzählen, weil du einfach nur gucken musst, was der Computer dir halt sagt, wie die Summe der Stimmen ist. Und halt auch deutlich leichter zu fälschen. Ja, genau, ja. Und das kann ja aber halt nicht das Ziel sein. Ich meine, klar, also ich habe auch schon viel öfter, als mir lieb ist, irgendwo den Wahlhelfer gespielt. Und ich weiß, wie nervig das ist, ne, wenn du dann da irgendwie sitzt und den ganzen Kram erzählen musst und dann nochmal gegenzählen und so. Aber das muss man einfach machen, damit es halt klar ist und damit da halt nichts schiefgelaufen ist. Und dann braucht man sich auch nicht beschweren, dass irgendwie, also in Deutschland würde ich da auch zustimmen, wenn sich jetzt einer hinstellen würde und sagen würde, so, ja, hier die ganzen Wahlen sind alle manipuliert und so, dann würde ich das auf jeden Fall auch so sehen, dass das Quatsch ist. Aber in Amerika würde ich es auf jeden Fall nicht so sehen, weil da ist, je nachdem, welches Prozedere die benutzen, und das ist ja leider nun mal so, dass wenn jetzt in Kalifornien die Wahlen vernünftig gemacht werden, aber irgendwo in Ohio und dann Florida, wo es halt drauf ankommt, die Wahlen nicht vernünftig gemacht werden, dann kann das halt richtig üble Konsequenzen haben. Und das ist ja noch nicht mal so, dass das nie passiert wäre. Also wie gesagt, dieser Butterfly Ballot in Florida ist ja schon das beste Beispiel. Ja. Das ist ja schon geschehen. Wir uns nicht drüber zu unterhalten. Das ist auf jeden Fall so, dass da in der Vergangenheit versucht wurde, Wahlen in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Und ich meine, weißt du, das Ding ist halt auch, jeder sagt dann so zum Trump so, oh mein Gott, you won't recognize the outcome of the election. This is crazy, how can you say that? Tralalalala. Also Bush, gestohlene Wahl und so, eine Ahnung, ich kann mich da noch an sehr viele Artikel und Blogposts und Dokumentationen erinnern, wo jeder davon erzählt hat, wie Bush, also der Junior, die Wahl gestohlen hat. Also ich finde es halt irgendwo sozusagen schon fast lustig, sozusagen das in Frage zu stellen, dass es für die Amerikaner nicht eine längere Tradition ist, versuchen, die Wahl zu manipulieren. Also dass das nicht sozusagen als Fakt dargestellt wird, finde ich schon fast lustig. Also weißt du, das ist so wie wenn, keine Ahnung, Merkel sagt, dass sie hübsch ist oder Russland sagt, dass sie, was weiß ich, absolut friedfertig sind. Merkel ist auf jeden Fall heißer als Lawrence Southern, das wissen wir ja. Ja, das stimmt. Wer ist heißer als Lawrence Southern? Merkel. Merkel, ja. Hast du das nicht mitgekriegt? Da war da irgendein Protest. Ach doch, ja, dieses Schild bei der, der Demonstration, ja, habe ich gesehen. Naja, Merkel hat den größeren Ausschnitt, ja. Gott, du bist eklig. Ich kann es nicht lassen, Teufelsadvokat zu spielen heute, glaube ich, ja. Teufel, ja, ja. Merkels Advokat. Also der Mondaffe, jetzt wirst du mir zu persönlich. Der Mondaffe steht einfach nur auf Macht. Du kannst es ruhig zugeben. Und wie sagt, und du stehst auf Macht. Deswegen Might is right, ja klar. Und wie sagt man noch gleich, in alten Töpfen macht man die beste Suppe. Ich möchte einfach nur... Also da mache ich mir gleich noch mal eine Flasche Apfelmost auf. Ich möchte einfach meine liberale Gesinnung auf die Probe stellen. Ah, ist das schön. Alle Shitlords wieder beisammen. Ja. Merkel ist heißer als Hasan. Lügenpresse. Hate Speech. Ja, also morgen sind wir ja wieder für euch da mit neuem Kram aus anderen Sphären. Unter anderem gibt es Neuigkeiten von der AA-Stiftung, auch bekannt als Amadeo-Antonio-Stiftung. AA-Stiftung, ja. Genau, die AA-Stiftung. Ja, und, wunderbare Seite hast du entdeckt, ne? Nee, das ist halt die Amadeo-Antonio-Stiftung, die heißt halt so. Also ihre Freunde nennen sie Amadeo-Antonio-Stiftung, aber wir nennen sie AA-Stiftung. Quatsch, ich rede doch über deren Crime Map sozusagen, ja, wo so, halt ja, eben genau, irgendwie geht, 50% aller Beiträge, aber egal, das ist für morgen. Es geht um die AA-Stiftungs Crime Map, ja, könnt ihr euch schon mal sozusagen den Wecker stellen. Das Mittagsschläfchen. Mut-gegen-rechte-gewalt.de, ja. Joa, Kinas. Ich glaube, wir hätten es dann soweit. Wir wollen es ja auch nicht allzu lang machen. Also, was wir noch allgemein sagen können, wir sind jetzt noch nicht mal wirklich so ins Detail gegangen über den Inhalt der Leaks, weil es dann doch auch sehr speziell ist. Aber wie soll man sagen, da gibt es wirklich so viele Sachen, dass ihr da locker 10 Stunden lang lesen könnt und einfach Ekelhaftigkeit, Korruption und Verlogenheit nacheinander feststellen könnt. Also, wenn ihr euch sozusagen mal Machtstruktur anschauen möchte, wie sozusagen Korruption und politische Gefallen hin und her geschoben werden, ist das eigentlich schon ein recht interessantes Lehrstück. Also DNC-Leaks, Podesta-Leaks, Hillary-Leaks und die FBI-Investigationsveröffentlichung. Also, ja, haben wir es dann soweit, meine lieben Affen. Ich denke schon. Ja, lasst euch nicht gendern da draußen. Nee, bis morgen. Von niemand. Die bunte Pflicht ruft. Ja. Macht's gut.